Erster, so sollst du sie heilig machen. Sie sollen mir als Priester dienen. Nimm einen jungen Stier und zwei gute Widder. Zweiter, nimm Brot ohne Hefe. Nimm Kuchen mit Öl. Nimm Fladenbrot mit Öl. Mache alles aus feinem Weizenmehl. Dritter, lege alles in einen Korb. Bringe den Korb herbei. Bringe auch den Stier und die zwei Widder. Vierter, Aaron und seine Söhne sollen zum Zelt kommen. Wasche sie dort mit Wasser. Fünfter, nimm die Kleider. Ziehe Aaron den Leibrock an. Dann das Obergewand und das Schulterkleid. Binde ihm den Gürtel um. Sechster, setze ihm den Kopfbund auf den Kopf. Mache das heilige Zeichen daran fest. Siebter, nimm das Salböl. Gieße es auf seinen Kopf. So salbst du ihn. Achter, seine Söhne sollen auch kommen. Ziehe ihnen Leibräcke an. Neunter, binde ihnen Gürtel um. Setze ihnen Mützen auf. So werden sie Priester. Das ist eine ewige Regel. Dann fülle Aaron und seinen Söhnen die Hände. Zehnter, bringe den Stier vor das Zelt. Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf den Kopf des Stiers legen. Elfter, dann schlachte den Stier vor Jahwe. Mache das am Eingang des Zeltes. Zwölfter, nimm etwas Blut vom Stier. Streiche es an die Hörner des Altars. Gieße das restliche Blut auf den Boden beim Altar. Dreizehnter, nimm alles Fett von den Innereien. Nimm auch das Fett an der Leber. Nimm die zwei Nieren mit ihrem Fett. Verbrenne alles auf dem Altar. Vierzehnter, verbrenne das Fleisch, das Fell und den Mist des Stiers. Mache das außerhalb des Lagers. Das ist ein Opfer für Sünden. Fünfzehnter, dann bringe den ersten Widder. Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf den Kopf des Widders legen. Sechzehnter, dann schlachte den Widder. Nimm sein Blut. Spreng es ringsum an den Altar. Siebzehnter, zerlege den Widder in Stücke. Wasche seine Innereien und Beine. Lege sie zu den anderen Stücken und zum Kopf. Achtzehnter, dann verbrenne den ganzen Widder auf dem Altar. Das ist ein Brandopfer für Jahwe. Es ist ein guter Geruch für Jahwe. Neunzehnter, dann bringe den zweiten Widder. Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf den Kopf des Widders legen. Zwanzigster, dann schlachte den Widder. Nimm etwas Blut. Streiche es an Aarons rechtes Ohr. Auch an die rechten Ohren seiner Söhne. Streiche es an ihre rechten Daumen. Und an ihre rechten großen Zehen. Spreng das restliche Blut ringsum an den Altar. 21. Nimm etwas Blut vom Altar. Nimm auch etwas Salböl. Spreng es auf Aaron und seine Kleider. Auch auf seine Söhne und ihre Kleider. So werden sie und ihre Kleider heilig. 22. Nimm vom Widder das Fett und den Fettschwanz. Nimm das Fett von den Innereien. Nimm das Fett an der Leber. Nimm die zwei Nieren mit ihrem Fett. Nimm auch die rechte Keule. Dieser Widder ist für die Priesterweihe. 23. Nimm ein Brot. Nimm einen Kuchen mit Öl. Nimm einen Fladen aus dem Korb. Der Korb steht vor Jahwe. 24. Gib alles Aaron und seinen Söhnen in die Hände. Sie sollen es vor Jahwe hin und her bewegen. 25. Dann nimm es ihnen aus den Händen. Verbrenne es auf dem Altar über dem Brandopfer. Es ist ein guter Geruch für Jahwe. Es ist ein Feueropfer für Jahwe. 26. Nimm die Brust vom Widder für Aarons Weihe. Bewege sie vor Jahwe hin und her. Dann gehört sie dir. 27. Die Brust, die bewegt wurde, und die Keule, die gehoben wurde. Sie sind vom Widder für Aaron und seine Söhne. Erkläre sie als heilig. 28. Sie gehören Aaron und seinen Söhnen. Das ist eine ewige Pflicht für Israel. Es ist ein Opfer, das man hebt. Israel soll es von ihren Friedensopfern geben. Es ist ihr Opfer für Jahwe. 29. Aarons heilige Kleider sollen später seine Söhne tragen. Man soll sie darin salben und ihre Hände füllen. 30. Der Sohn, der Priester wird, soll die Kleider 7 Tage tragen. Er wird in das Zelt gehen. Dort wird er dienen. 31. Nimm den Widder für die Weihe. Koche sein Fleisch an einem heiligen Ort. 32. Aaron und seine Söhne sollen das Widderfleisch essen. Sie sollen auch das Brot aus dem Korb essen. Mache das am Eingang des Zeltes. 33. Sie sollen essen, was für ihre Weihe war. Ein Fremder darf nicht davon essen. Es ist heilig. 34. Wenn Fleisch oder Brot bis zum Morgen übrig bleibt. Dann verbrenne den Rest mit Feuer. Man darf es nicht essen. Es ist heilig. 35. Mache alles mit Aaron und seinen Söhnen, wie ich es dir gesagt habe. 7 Tage lang sollst du ihre Hände füllen. 36. Jeden Tag sollst du einen Stier als Sündopfer bringen. Das ist zur Vergebung. Mache den Altar rein von Sünden. Salbe ihn, um ihn heilig zu machen. 37. 7 Tage lang sollst du den Altar reinigen und weihen. Dann wird der Altar sehr heilig sein. Wer den Altar berührt, wird heilig. 38. Das sollst du auf dem Altar machen, jeden Tag 2 Lämmer, die 1 Jahr alt sind. Das ist ein tägliches Brandopfer. 39. Das eine Lamm bringst du am Morgen. Das andere Lamm bringst du am Abend. 40. Nimm 1/10 feines Mehl mit Öl. Nimm auch Wein als Trankopfer. Das ist für das eine Lamm. 41. Das andere Lamm bringst du am Abend. Mache es wie am Morgen mit Mehl und Wein. Es ist ein guter Geruch für Jahwe. Es ist ein Feueropfer für Jahwe. 42. Das ist euer tägliches Brandopfer für immer. Mache es am Eingang des Zeltes vor Jahwe. Dort werde ich dir erscheinen. Dort werde ich mit dir reden. 43. Dort werde ich den Israeliten erscheinen. Es wird heilig durch meine Herrlichkeit. 44. Ich werde das Zelt und den Altar heilig machen. Ich werde auch Aaron und seine Söhne heilig machen. Sie sollen mir als Priester dienen. 45. Ich werde bei den Israeliten wohnen. Ich werde ihr Gott sein. 46. Dann sollen sie wissen, ich, Jahwe, bin ihr Gott. Ich habe sie aus Ägypten geführt. Ich wohne bei ihnen. Ich, Jahwe, bin ihr Gott.